Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let's go to verse 19 of 1 John chapter 4. Gehen wir zu Vers 19 von 1. Johannes 4. Our love for others is our grateful response to the love God first demonstrated to us. Unsere Liebe zu anderen ist unsere dankbare Antwort auf die Liebe, die Gott uns zuerst gezeigt hat. Most people know this verse like from the King James Version, for instance. Die meisten von uns kennen diesen Vers zum Beispiel aus der Schlachterbibel. We love because he first loved us. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. And of course, John is really doing nothing else but repeating himself here. Natürlich wiederholt sich Johannes hier nur. Do you remember early on when he said, "This is love, not that we loved him, but that he loved us first"? Erinnerst du dich, dass er zuvor gesagt hat, das ist Liebe, nicht dass wir ihn geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat? I don't believe that John had dementia. Ich glaube nicht, dass Johannes senil war. I don't believe that he forgot what he wrote just a few verses above. Ich glaube nicht, dass er vergessen hat, was er nur ein paar Verse zuvor geschrieben hat. I believe he understood that this is so important that he had to continuously repeat the same truth. Ich glaube, er hat verstanden, dass dies so wichtig ist, dass er dieselbe Wahrheit fortwährend wiederholen musste. Now, if the Bible continuously repeats the same truth, I think so should we. Wenn die Bibel dieselbe Wahrheit fortwährend wiederholt, sollten wir das meiner Meinung nach auch tun. Now, I like both versions or both expressions, New King James and also the Passion here. Ich mag beide Versionen oder Ausführungen, die Schlachterbibel und auch die Passion-Übersetzung. Look, our love is nothing else but a response for the love that God had for us. Unsere Liebe ist nichts anderes als eine Antwort auf die Liebe, die Gott für uns hat. Do you remember that Jesus spoke to the church of Ephesus in Revelation chapter 2? Weißt du noch, was Jesus in Offenbarung 2 zur Gemeinde in Ephesus sagt? And when you read everything about that, that was an incredible church. Wenn du das liest, siehst du, dass es eine großartige Gemeinde war. But Jesus had a lot of good things to say about the church. Jesus hatte viel Gutes über diese Gemeinde zu sagen. But the one thing that he had against the church, aber das einzige, was er gegen diese Gemeinde hatte, war, was that they left the first love and they had to repent. Dass sie ihre erste Liebe verlassen hatte und Buße tun musste. The first love can never be how much they've loved God. Bei der ersten Liebe kann es niemals darum gegangen sein, wie sehr sie Gott geliebt haben. Because here the Bible is very clear that our love is nothing else but a response from his love for us. Denn hier sagt die Bibel ganz klar, dass unsere Liebe nichts anderes ist als eine Antwort auf seine Liebe zu uns. So the first love means when we have first grasped and understood how deeply we are loved. Die erste Liebe bedeutet also, als wir zum ersten Mal erfasst und verstanden haben, wie tief wir geliebt werden. Now, of course, if we walk away from this first love, meaning constantly filling our hearts with how deeply we are loved, wenn wir uns von dieser ersten Liebe entfernen, also davon unser Herz ständig mit Erkenntnis zu füllen, wie tief wir geliebt werden, we will also, of course, walk away from loving others and loving God. That's just a consequence. Entfernen wir uns natürlich auch davon, andere zu lieben und Gott zu lieben. Das ist einfach die Konsequenz davon. But I believe that what Jesus was saying is, guys, you have stopped putting your focus on how deeply I love you. Aber ich glaube, was Jesus sagt ist, ihr habt aufgehört, euch darauf zu konzentrieren, wie sehr ich euch liebe. Do you remember what Paul said to the Ephesians? Weißt du noch, was Paulus zu den Ephesern sagt? That we need to be grounded and rooted. Dass wir fest gegründet und verwurzelt sein müssen. That means we get our nourishment from there and we have our foundation there. In the height and the depth and the width and the length of the love of God that is in Christ Jesus. Das heißt, wir bekommen unsere Nahrung und haben unser Fundament in der Höhe, Tiefe, Breite und Länge der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. So what did the Ephesians do? Was haben die Epheser also getan? They worked and worked and worked. Sie haben gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet. Because in Revelation 2, Jesus even said, I remember your labor. That means a lot of hard work. Denn in Offenbarung 2 sagt Jesus, ich erinnere mich an deine Mühen. Das bedeutet viel harte Arbeit. But you've forsaken the first love. Aber du hast deine erste Liebe verlassen. My dear friends, meine lieben Freunde, I'm telling you, in Christian ministry, it is easier than you think to walk away from the first love. Ich versichere euch, im christlichen Dienst ist es leichter, als ihr denkt, sich von der ersten Liebe zu entfernen. I know so many pastors, preachers, full-time ministers, church leaders that are so busy working hard serving God that they've lost the first love. Ich kenne so viele Pastoren, Prediger, Vollzeitmitarbeiter und Gemeindeleiter, die so beschäftigt sind, hart für Gott zu arbeiten, dass sie ihre erste Liebe verloren haben. They don't have time anymore to constantly focus and thank God for and drink in his deep love for them. Sie haben keine Zeit mehr, sich ständig darauf zu konzentrieren, Gott dafür zu danken und seine tiefe Liebe für sie in sich aufzunehmen. Since John says that our love is nothing else but a grateful response to the love God first demonstrated to us. Da Johannes sagt, dass unsere Liebe nichts anderes ist als eine dankbare Antwort auf die Liebe, die Gott uns zuerst gezeigt hat. What happens if you lose focus of how deeply he loves us? Was passiert dann, wenn wir den Fokus darauf verlieren, wie tief er uns liebt? We don't have anything to respond to anymore. Wir haben nichts mehr, worauf wir reagieren können. So the natural consequence will be we're not going to love God and we're not going to love our brothers and sisters anymore. Die natürliche Folge davon ist, dass wir Gott und unsere Brüder und Schwestern nicht mehr lieben. So what is it that protects us or what is it that guarantees us that we will always love? Was schützt uns oder garantiert uns, dass wir immer lieben? Always keep coming back to the first love, how deeply God loves you. Kehre immer wieder zu deiner ersten Liebe zurück, zu der tiefen Liebe, die Gott für dich hat. Make this your daily experience, make this your lifestyle. Mach es zu deiner täglichen Erfahrung, mach das zu deinem Lebensstil. Allow me to challenge you. Ich möchte dich herausfordern. Why don't you spend a time every single day when you have your time with Jesus, which I hope you do? Warum verbringst du nicht jeden Tag etwas Zeit während deiner Zeit mit Jesus, die du hoffentlich hast? Just keep saying, God, I thank you that you love me so deeply. Und sagst einfach immer wieder, Gott, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Jesus, I thank you that you showed how much you love me by giving your life for me. Jesus, ich danke dir, dass du mir gezeigt hast, wie sehr du mich liebst, indem du dein Leben für mich gegeben hast. Close your eyes and keep internalizing how deeply he loves you and how he's proven that to you. Schließe deine Augen und verinnerliche immer wieder, wie sehr er dich liebt und wie er es dir bewiesen hat. And if you think that you don't have any evidence because you've never experienced anything good from God, und wenn du denkst, dass du keine Beweise hast, weil du noch nie etwas Gutes von Gott erfahren hast, then focus on what he did for you by forgiving you all of your sins once and forever. Dann fokussiere dich darauf, was er für dich getan hat, indem er dir alle deine Sünden ein für alle Mal vergeben hat. That is better than all the riches in the world together that he could give you. Das ist besser als alle Reichtümer der Welt zusammen, die er dir geben könnte. So I want to challenge you to spend time to establish this habit. Deshalb möchte ich dich herausfordern, Zeit damit zu verbringen, diese Gewohnheit zu etablieren. To live permanently in how deeply you are loved, then you can permanently respond and love him back and love others. Ständig in dem Bewusstsein zu leben, wie sehr du geliebt wirst. Dann kannst du konsequent darauf reagieren und ihn zurücklieben und auch andere lieben. And come back tomorrow to listen to me again. Sei morgen wieder da und höre mir wieder zu. See you tomorrow. Bis morgen.